Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist die Sprüche, 1. Kapitel, Vers 10. Mein Sohn, wenn Sünder dich verführen wollen, dann gib der Versuchung nicht nach. Gott segne dieses Wort. Der Versuchung widerstehen. In diesem Vers hier aus den Sprüchen, hier von König Salomo, das ist König Davids Sohn, lernen wir, dass wir als reuige Sünder, dass wir als in unserem Glauben, als Christen, nicht der Versuchung nachgeben wollen sollen und nicht verführt werden sollen von Sündern. Und worauf es hier ankommt, also der Versuchung zu widerstehen, das können wir auch nur in und durch den Heiligen Geist erreichen, beziehungsweise Christus tut das für uns, wenn wir ihm Schutz und Hilfe in seinem Wort und auch im Gebet durch den Heiligen Geist ihn in unsere Herzen sprechen lassen. Und die Situationen, die wir manchmal haben, also das können irdische viele Einflüsse sein, Musik, Filme, Bücher, was auch immer, ist oft die Verführung da und das kommt manchmal ganz harmlos daher, aber wir müssen aufpassen, zum Beispiel was wir uns anhören, Musik, Film, Video, Bücher und was haben wir nicht alles, da geht's los, der Versuchung zu widerstehen. Denn da wird uns was vorgesetzt, was nun eben nicht Gottes Wille ist. Und auch in unserer Beziehung mit anderen Menschen, zum Beispiel in Geschäftsbeziehungen oder so, oder wenn wir auf der Arbeitsstelle sind, müssen wir uns hüten vor Tratsch und Klatsch. Und die Bibel warnt uns zum Beispiel davor, da mitzumachen, dass man irgendwie in ist oder mit der Gruppe mitgeht. Und dann über andere Leute getratscht wird, hinter deren Rücken. Die Bibel warnt uns, da das nicht zu tun. Und das ist ganz entscheidend, denn wir begeben uns da also auf, geben dem Teufel, dem Satan, eine Möglichkeit, uns damit hineinzuziehen. Und das ist nun ganz und gar nicht der Wille Gottes. Und wir müssen uns davor hüten, auch wo wir wohnen, wo wir leben, das können die Nachbarschaft sein oder Nachbarn, jemand ist im Tratsch oder Klatsch und wir müssen uns das nicht anhören. Wir gehen weiter, wir bewegen uns weiter und halten uns also wirklich gut an die Anweisung hier, die uns König Salomon gibt, nicht von Sündern verführt zu wollen. Oder zum Beispiel noch oder ein Getränk, oh, das wird dir nichts antun, oder oh, es ist ja nur ein Spielfilm, oder oh, nee, wenn das kommt, wenn das jemand sagt, gleich ist das Warnung, passt auf, gebt Acht, da könnt ihr der Versuchung gleich widerstehen und sagen, ja, nee, das mache ich nicht, Nein sagen, ne? Dass man auch Nein sagt und dann auch weggeht, was auch manchmal schwer ist, je nachdem, in welcher Gruppe man ist. Manchmal macht es auch Sinn, sich abzuwenden von solchen Gruppen, die so ihre eigene Gruppendynamik haben. Und ganz entscheidend dann alles das, so als Richtlinie könnt ihr nehmen, alles, was vom Kreuze wegführt, ist nicht von Gott, ist nicht von unserem Jesus Christus. So zum Beispiel unseren Herrgott zu ehren und zu lieben und zu ehren mit all unserer Kraft, Seele, Stärke. Und das zweite Gebot, das Christus uns gibt, ist, unseren Nachbarn zu lieben wie uns selber. Das heißt, Christus zu folgen. Und wenn eines oder beide dieser Gebote kompromittiert werden oder in irgendeiner Weise kompromittiert werden, dann ist das nicht Gottes Wille. So kann man dann losstarten. Und Gott hilft uns dadurch, den Heiligen Geist spricht er uns ins Herz. Und wird uns einen Ausweg zeigen, immer, dass wir der Versuchung widerstehen können. Und das lehrt uns auch nur die Bibel. Hier haben wir dann die Sprüche, da geht mal rein, da ist viel, viel mehr, viel, viel Praktisches auch. Und da kann man dann viel, viel mehr lernen für das praktische Leben und Dasein. Auch in die Bergpredigt gehen, in Matthäus 5. Kapitel und Matthäus 6. Kapitel, um zu sehen, was unser Herr Jesus Christus dazu sagen hat. Das kann uns auch, das hilft uns auch. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass wir der Versuchung widerstehen können. Und die Bibel lehrt uns, dass wir hier zum Beispiel mit Tratsch und Klatsch oder über andere Leute hinter deren Rücken reden, dass wir da nicht mitmachen sollen. Und da kommt nur Gutes bei raus, wenn wir dann weggehen und nicht mitmachen und Nein sagen. Lernen, Nein zu sagen, egal was es ist. Und du hilfst uns da in der Beziehung und wirst uns immer einen Ausweg zeigen. Jedes Mal, wenn wir versucht sind, zeigst du uns durch den Heiligen Geist in einer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Herr Jesus Christus, den Ausweg. Das ist auch was die Bibel uns lehrt. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns hilfst, der Versuchung zu widerstehen. Und ja, auch im Matthäusbrief ist 4. Kapitel und Matthäus Evangelium 4. Kapitel und Lukas Evangelium zeigst du uns auch, wie du der Versuchung widerstanden hast für uns und hast das dann am Kreuz ein für alle Mal besiegelt, wir, die wir eine persönliche Beziehung mit dir eingehen. Wir danken dir, Herr Jesus, und für all das, was du für uns tust und getan hast. Und wir beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.